Lektion 3 Übung G Beispiel Die Arbeitsblätter sind noch nicht verteilt. Ich verteile sie. Ich verteile sie. Ich verteile sie. Bitte beginnen Sie. Die Arbeitsblätter sind noch nicht verteilt. Ich verteile sie. Die Teilnehmerliste ist noch nicht aktualisiert. Ich aktualisiere sie. Der Projektor ist noch nicht angeschlossen. Ich schließe ihn an. Die Stellkarten sind noch nicht geschrieben. Ich schreibe sie. Die Teilnehmerliste ist noch nicht ausgedruckt. Ich drucke sie aus. Der Beamer ist noch nicht eingeschaltet. Ich schalte ihn ein. Danke.